Ich werde nicht so blöde sein und nochmal in solche Geschichte reinrutschen. Wenn ich hier rauskomme, fange ich was Sicheres an, bei dem mir keiner einen Wagen fahren kann. So was habe ich mir auch vorgenommen. Hast du schon bestimmte Pläne? Ja, so ungefähr. Und was ist das? Ich möchte noch nicht drüber reden. Schade. Ich dachte, du könntest einen Kompagnon gebrauchen. Ja, das auf alle Fälle. Ich habe sowieso an dich dabei gedacht. Also. Aber ich sag dir gleich, was krumm ist, ist es nicht. Dann kannst du auf mich zählen. Diese Unterhaltung wird in der Untersuchungshaftanstalt Moabit geführt. Beide sind gelernte Kaufleute und beide sehen die Chance vor sich, in Kürze entlassen zu werden. Hast du schon was gehört, wann du rauskommst? Ja, wenn mein Anwalt recht behält, nächste Woche. Dann bist du besser dran als ich. Bei mir wird sich's wohl noch 10 Tage hinziehen. Ach, das ist doch kein großer Unterschied. Ich kann dann schon was unternehmen. Und wenn du draußen bist, meldest du dich sofort bei mir. Ich gebe dir meine Adresse und du schreibst mir deine auf. Das hat ja geklappt. Tach. Warum soll es denn nicht klappen? Wir hatten es doch vereinbart. Ja, das schon, aber wie sich bei dir am Telefon eine weibliche Stimme gemeldet hat, der mein Name offenbar ganz unbekannt war. Ja, meine Braut. Ich hatte ihr noch nichts von dir erzählt. Naja, wozu auch. Sie hat es mir jedenfalls ausgerichtet, sonst hättest du sie auch meine Nachricht nicht gekriegt. Ne? Ja. Trinkst du ein Bier mit? Ja, gerne. Ah. Zwei Pilze, wird. Und ein Korn oder sonst irgendwas? Nee, danke. Nichts dergleichen. Bei mir ist Schnaps vorläufig gestrichen. Hätte ich das schon früher gemacht, hätte mich Moabit nie kennengelernt. Naja, das soll uns auch nicht wieder passieren, was? Hast du denn schon was in Angriff genommen? Ich habe mich mit einer Frau zusammengetan, die eine Immobilienfirma hat. Da kannst du mit einsteigen. Immobilien? Also auf Deutsch Zimmervermittlung, ja? Ja, und Wohnungen. Hauptsächlich aber Zimmer. Für Gastarbeiter und Westdeutsche, die hier arbeiten wollen. Na ja, und du meinst, das soll ein Geschäft werden? Na klar. Das Geschäft zurzeit überhaupt. Da steckt viel drin. Ja, man muss erst natürlich die Materie kennenlernen, ne? Ein, zwei Monate da reinriechen. Und dann machen wir uns selbstständig. Ich habe da so bestimmte Ideen. Naja, aber wenn du keine Lust hast... Das habe ich nicht gesagt. Naja, dann ist ja gut. Gut ist zunächst mal wirklich, dass diese beiden Männer, wie gesagt, es sind gelernte Kaufleute, wissen, ein ehrliches Geschäft lässt sich mit einiger Sicherheit auf Erfolg nur aufziehen, wenn man mit der Branche, um die es gehen soll, so gut wie möglich vertraut ist. Nach einer Art Lehrzeit durch Einarbeitung haben sie sich dann so viel Kenntnisse verschafft, dass sie daran gehen können, sich selbstständig zu machen. Wir brauchen natürlich ein Büro. Naja, es muss ja nicht sehr aufwendig sein von Anfang. Lieber stecke ich ein bisschen Geld in Reklame. Man könnte zum Beispiel Handzettel am Bahnhof Zoo verteilen oder an den Flugplätzen. Na, jedenfalls da, wo die auswärtigen Arbeitskräfte in Berlin ankommen. Naja, ich weiß noch nicht. Erstmal sehen. Naja, schön. Ich finde bloß Wohnungsvermittlungen, die gibt's nun wirklich gerade genug. Naja, sicher. Aber ich denke an was Spezielles. Man muss den Leuten einen Bonbon anbieten. Zum Beispiel. Wir vermitteln Wohnräume gegen die gleichzeitige Verpflichtung, die dafür erforderlichen Möbel über unsere Firma zu kaufen. Ach du liebe Güte, ja, das sind doch saure Drops, denen wir denen zu lutschen geben, solange sie anderswo Lehrzimmer oder Wohnungen ohne solche Verpflichtungen kriegen. Ja, aber was für welche, Hannes? Wir müssen ihnen wirklich was Gutes anbieten, wo jeder einfach den Drang hat, sich auch einzurichten. Trotzdem, Möbel kosten Geld. Klar, bloß... Vergiss nicht, dass jede Arbeitskraft, die bereit ist, hier bei uns ansässig zu werden, einen Antrag auf Einrichtungskredit stellen kann. Bis zu 5.000 Mark Darlehen. Naja, es gibt aber wenig Menschen, die nicht dankbar sind, wenn man ihnen Behördenkram abnimmt. Wir werden also gleichzeitig für jeden Interessenten die Anträge übernehmen, mit allem Drum und Dran, was dabei zu erledigen ist. Ah ja, oh, das ist natürlich gut. Ja, da sehe ich wirklich was. Na, sag ich doch. Ja, und dann packen die beiden so wie geplant ihr Vorhaben an. Erst geht's ein bisschen langsam, wie meistens bei Geschäften, die sich erst langsam herumsprechen müssen. Aber wie so oft geht's auch hier, einer sagt's dem anderen und so kommen immer wieder Arbeitswillige, die sich hier nach Berlin verpflichtet haben und natürlich eine Bleibe dringend brauchen. Die beiden Firmengründer, der eine ist 30, der andere erst 25, setzen sich ein, mit Rat und natürlich auch mit Tat. Wenn Sie den Einrichtungskredit, den der Senat von Berlin jedem auswärtigen Arbeitnehmer so unbürokratisch wie möglich gewährt, ja. Also wenn Sie den in Anspruch nehmen wollen, naja, und Sie wären ja töricht, wenn Sie das nicht täten. Nein, das will ich natürlich. Eben. Wenn Sie also dafür den Antrag stellen wollen, dann nehmen wir Ihnen alles Erforderliche dafür ab. So. Wir brauchen dafür lediglich eine Bescheinigung Ihres Arbeitgebers. Nicht als Beweis, dass Sie wirklich hier tätig sind. Und dann den Mietvertrag zu dem Wohnraum, den Sie einrichten wollen. Ja, aber ich habe ja noch keine Wohnung. Na, die sollen Sie ja durch uns bekommen, wenn Sie uns den Auftrag dazu geben. Nicht? Ja, gern. Wenn Sie einem dafür noch diesen ganzen Kram hier abnehmen. Na eben, und Sie brauchen dann als Letztes nur noch die polizeiliche Meldebestätigung. So. Ja, dann kann der Darlehensantrag laufen. Gut. So geht das eine ganze Weile. Die Kunden der Firma Turner und Neufeld, so heißen die beiden Inhaber, sind zufrieden, an neuen Interessenten mangelt es nicht und alles wäre in bester Ordnung. Aber dann gelingt den beiden es nicht mehr, so viel Wohnraum herbeizuschaffen, wie sich Interessenten melden. Und damit kommen naturgemäß die ersten Schwierigkeiten. Ich bin nicht der Mann, der sich und anderen was vormacht, Hannes. Ich gebe uns noch 3 Wochen, dann sind wir am Ende. Naja, vielleicht haben wir auch noch 4 Wochen Zeit. Du bist reichlich optimistisch, Uwe. Oder willst du dir vielleicht doch was vormachen? Wenn wir uns noch 14 Tage halten, dann ist das beinahe so viel wie 4 richtig im Lotto, aber nicht mehr. Und 4 reichen eben nicht. Ich sehe das genauso wie du, wo es langläuft. Ja, dabei liegt alles nur daran, dass wir nicht genügend Zimmer und Wohnungen kriegen, die wir vermitteln können. Ja, sonst würde doch alles wunderbar weitergehen. Sie hätten davon, wenn wir uns nur noch auf die Erledigung der Darlehensanträge spezialisieren würden. Oder könnten wir eine Bearbeitungsgebühr kassieren? Vielleicht 5%. Das wären bei 5.000 Mark immerhin jeweils 250 Mark. Ach, du spinnst doch, Mensch. Darauf lässt sich doch keiner ein. Das hatte nur einen Reiz, solange wir das mit der Wohnraumbeschaffung koppeln konnten. Na, wir müssen sehen, ob wir in dieser Richtung einen neuen Ansatzpunkt finden. Wer schon mal bei der Suche nach einer Wohnung Erfahrungen gesammelt hat, der kennt das Missverhältnis zwischen Angebot und Nachfrage. Da lässt sich nichts zaubern. Und diese beiden Männer hier sind schließlich nicht die einzigen Vermittler. Es gibt genug andere, die weit länger auf dem Immobilienmarkt zu Hause sind und ebenso ihre Schwierigkeiten haben. Wenn andere pleite gehen, ist das kein Trost für mich, Hannes. Naja, hier haben wir unsere erste Molle gemeinsam getrunken. Naja, hier werden wir uns auch die letzte genehmigen. Du willst aufgeben? Was heißt ihr will? In 11. Stunde weiß man, dass es in 60 Minuten 12 schlägt. Unweigerlich. Und für uns heißt das, in 10 Tagen haben wir unser Büro zu räumen, weil wir die Miete schon zu lange schuldig geblieben sind. Na, sollen wir von der Parkbank aus die Firma weiterführen? Ach, du bist verbittert, Uwe. Ich bin aber nicht bereit zu kapitulieren. Und ich glaube auch, dass wir das gar nicht nötig haben. Ach nee. Willst du ein Hochhaus bauen mit ein paar 100 Wohnungen, die wir dringend brauchen? Ach Quatsch. Also für Witze bin ich jetzt wirklich nicht aufgelegt. Denkst du etwa ich? Ich habe mir da was überlegt, Uwe. Schließlich haben wir jetzt einige Erfahrung mit den Darlehensanträgen. Was braucht man dazu? Arbeitgeberbescheinigung, Wohnungsnachweis, polizeiliche Anmeldung. Ja, da erzählst du mir nichts Neues. Ja, und weiter? Na und Personalausweise natürlich. Und das alles braucht man sich doch nur zu beschaffen, um selber 5.000 Mark Einrichtungskredit zu kassieren. Und wenn man will, mehr als einmal, 10-mal, 100-mal und 100-mal macht schon 500.000. Wenn man die Sache richtig und gescheit genug angeht, dann kann uns eigentlich nichts passieren. Die Banken, bei denen wir die Anträge jeweils abzugeben haben und die uns dann das Geld auszahlen, die werden doch nicht geschädigt. Wir brauchen uns nur genug Papiere zu verschaffen. Ah, schön, ja. Wie hast du dir das vorgestellt? Pass auf. Die polizeilichen Meldeformulare, die kriegst du in jeder Papierhandlung zu kaufen. Und den Stempel von der Polizei, den haben immer irgendwelche Leute anzubieten. Ich habe vor ein paar Wochen mal einen Aushilfskellner kennengelernt. Und da hat, glaube ich, so einige Beziehungen. Ja, und die Arbeitsbescheinigung? Ach, das ist doch das Wenigste. Dafür können wir uns doch bei verschiedenen Fachgeschäften auch wieder Stempel bestellen mit Name, Anschrift und so weiter. Einfach Adressen, die wir erfinden. Damit wird doch keiner geschädigt. Was soll denn schon sein? Na ja, aber das wichtigste Zubehör hast du noch ausgelassen, Hannes. Nämlich die Personalausweise. Ach, na, die kratzen mich am allerwenigsten. Da werde ich auch den Kellner fragen. Der müsste uns nämlich Blanko-Ausweise besorgen können. Wenn wir die dann entsprechend ausfüllen, sehe ich überhaupt kein Problem mehr. Ah, ich weiß nicht. Du weißt nicht. Willst du vielleicht in der Misere stecken bleiben? Mensch, überleg doch mal, wie schnell wir da 500.000 Mark zusammenkriegen könnten. Naja, wie schnell und wie krumm man ist. Ah, das muss doch nicht sein. Wir können doch ein ehrliches Geschäft daraus machen. Wir werden selbstverständlich die laufenden Rückzahlungsraten einhalten. Wir sind vielleicht im ersten Monat 2.000 Mark zusammen. Und wenn wir 100 Darlehen kassiert haben, 5.000, also eine halbe Million insgesamt, das sind das lumpige 5 Mille. Und mit 500.000 lässt sich doch prima spekulieren oder sonst was anfangen. Das kann uns doch nicht umschmeißen, jeden Monat die Raten abzuzahlen. Da kriegt der Senat sein Geld sogar wieder und keiner hat einen wirklichen Schaden davon. Ich würde mich dafür interessieren. Wie viel braucht ihr denn? Wenigstens 100. 100? Naja, jedenfalls fürs Erste. Und dann werden wir weitersehen. Und was springt dabei für mich raus? Was hattest du denn gedacht? Ach, weiß ich nicht. Kommt darauf an, was ich selber für die Dinger bezahlen muss. Naja, dann kannst du erst mal fragen. Und ich sag dir dann morgen Bescheid, was wir dir anbieten können. Hat er wissen wollen, wofür wir die blanke Ausweise brauchen? Nein, nein, mit keinem Wort. Also dann möchte er das Geschäft auf jeden Fall machen. Du, das sollten wir einkalkulieren und unser Angebot nicht übersteigern. Na, wenn wir zu wenig bieten, kriegen wir nichts. Oder er zieht uns nach und nach immer mehr aus der Tasche, indem er uns zappeln lässt. Und wenn wir bei 100 Ausweisen eine halbe Million einbringen, dann können wir ihm auch 50.000 zusichern. Ach, du bist wohl verrückt. Also sagen wir 30.000. Naja, ich werde es versuchen. Ja, komm mal, komm, wir gehen hier mal in die Ecke nebenan. Das ist nicht so laut. So. Ja, sieht's ja nun aus. Kannst du besorgen? Ja, ich kann. Die Sache ist aber nicht einfach. Hm. Auf Deutsch gesagt, wir sollen tüchtig bluten, wenn wir die Ausweise haben wollen. Na, so ist es nicht gemeint. Natürlich muss genug dabei für mich ausspringen. Nicht? Hm, völlig klar. Die Hauptsache ist aber, dass ich ja selber eine Menge für die Papiere hinlegen muss. Bei der Menge muss ich immer noch so 150 pro Stück bezahlen. Hm. Und das ist schon billig. Na ja, sicher. Also machen wir es kurz. Machen wir ein sauberes Geschäft. Sagen wir 30.000. Einverstanden? 30.000? Naja, mehr ist wirklich nicht drin. Ach so. Naja, nein, nein, natürlich. Ja. 30.000, das geht in Ordnung. Und bis wann? Naja, wenn ich liefere, nicht? Nee, das versteht sich ja. Ich wollte nur wissen, wann du lieferst. Ich muss ja nach Hamburg fliegen. Hier kriege ich nicht so viele. Also am Freitag habe ich hier frei und dann nehme ich den Sonnabend dazu und den Sonntag auch noch. Ja, also Montag, nicht? Okay, und bis Montag dann. Ja, so einfach ist das. Oder besser scheint es zu sein. Natürlich wird hier und da mit gestohlenen Blankoausweisen gehandelt. Man füllt sie aus, setzt einen gefälschten Stempelabdruck darauf und hat manchmal Glück damit, für eine kleine Weile, bis man erwischt wird, erwischt werden muss. Denn die eingedruckten Nummern gestohlener oder verloren gegangener Ausweise werden selbstverständlich registriert und allen in Betracht kommenden Dienststellen mitgeteilt. Nun, zunächst freilich müssen unsere beiden Herren Kaufleute an solche Ausweise gelangen, beziehungsweise ihr Mittelsmann, der Aushilfskellner. Bis Montag, hatte er gesagt. Tut mir leid, es hat noch nicht geklappt. Wir haben Hamburg noch nicht die richtigen Leute getroffen. Ich muss ja noch mal rüber, nicht? Ach nee. Du bildest dir doch hoffentlich nicht ein, du kannst mit dieser Masche noch mehr Geld rausholen, oder? Quatsch, komm doch mit rüber, wenn du mir nicht glauben willst. Du, das würde ich machen an deiner Stelle. Ja, wenn du meinst, dann... Ja, dann fahre ich mit. Ja, ruf mich an, so wie du zurück bist. Ja, hallo? Wer? Ach, du bist Hannes. Hm? Es kann losgehen? Wie viel? Die ersten 15? Na denn? Robert Schneider, Bauhandwerker Böblingen. 5.7, polizeiliche Anmeldung. Arbeitgeberbescheinigung, Mietvertrag. Ja, sehr schön. Ja, dann wäre alles klar, Herr Schneider. Der Antrag geht von unserer Bank spätestens morgen früh weiter an die entscheidende Senatsdienststelle und in noch etwa 17, 18 Tagen nach unserer Erfahrung werden wir Ihnen das 5.000 Mark Darlehen auszahlen können. Dankeschön. Sie brauchen übrigens nicht extra nachzufragen. Sie bekommen automatisch von uns eine postalische Benachrichtigung. Tja, das wär's. Dann wünsche ich Ihnen inzwischen weiterhin angenehmen Aufenthalt in Berlin. Ja, danke. Hier galt dieser Wunsch einem vermeintlichen Gast unserer Stadt, einer der Tag für Tag willkommenen Arbeitskräfte. So willkommen, dass diese Kreditformalitäten zunächst wirklich sehr einfach gehandhabt werden. Einfach genug, dass unsere beiden Herren hier binnen weniger Tage bei verschiedenen Bankinstituten 15 solcher Kreditanträge anbringen können, einschließlich aller dazu erforderlichen Unterlagen. Hier ist die nächste Rate an Blankoausweisen. Was denn? Bloß 10 Stück? Wir wollten 100 insgesamt. Ach, doch nicht so auffällig, Mann. Ach ja, das sieht ja keiner, was ich im Kuvert nachzähle. Sag mir lieber, was mit den anderen ist. Na, ich fahre am Wochenende wieder rüber. Dann bringe ich den Rest. Ich hab gedrängelt, aber er meint, schneller ginge es nicht. Naja, wenn schon alles. Wir brauchen ja nicht zu überstürzen. Naja, das nicht, aber was ich habe, habe ich. Die Mietverträge und die polizeilichen Anmeldungen sind schnell gemacht. Wir brauchen nur noch ein paar neue Adressen, um uns auszusuchen, wo wir die Bankpost dann hinschicken lassen. Ja, alles kein Problem. Wir können unter der gleichen Adresse und dem gleichen Familiennamen verschiedene Vornamen angeben. Weibliche und männliche. Ja, Hauptsache, wir geben das nicht gerade bei derselben Bank an. Da kann gar nichts passieren. Ich habe heute auch noch ein paar neue Firmenstempel bestellt für die Arbeitgeberbescheinigung. Ja, wieder mit derselben Telefonnummer? Ja, was denn sonst? Wir haben doch bloß den einen Anschluss zur Verfügung. Naja, ist ja auch bloß, falls mal eine Bank eine Nachfrage hat. Naja, und das war bis jetzt 3-mal. Wir haben ja die Nummer immer auf Auftragsdienst geschaltet, da kann gar nichts passieren. Du, wir müssen bloß aufpassen, dass wir nicht bei einer Bank 2 verschiedene Firmenstempel verwenden und dann mal einer über die gleiche Telefonnummer stolpert. Nein, nee, da führe ich ja genau Buch. Das habe ich alles in Leitsordnern abgelegt. Ja, mach ich auch. Sag mal, vielleicht kann dein Kellner uns polizeiliche Anmeldeformulare beschaffen, die gleich gestempelt sind. Du, das wäre einfacher. Ja, mal sehen, das lässt sich vielleicht machen. Ja, also mit vielleicht kann ich nichts anfangen. Du kriegst ja dein Geld auch nicht vielleicht, sondern bestimmt. Ja, also schön, ich besorge dir auch gestempelte Anmeldescheine. Und? Hat er wieder nicht gefragt, wofür du die haben willst? Ach was, der fragt doch nicht. Er macht einfach. Man soll auch fragen. Je mehr er weiß, umso mehr reißt er sich mit rein und das will er eben nicht. Mhm. Tja, das gefällt mir nicht ganz. Wenn er nicht okay wäre, hätte er uns längst hochnehmen können. Gegen Leute, die fest zusammenhalten, ist immer schwer anzukommen. Hier wissen wir zu diesem Zeitpunkt nicht einmal von diesen Vorgängen, die 2 cleveren Männern binnen kurzer Zeit rund 90.000 Mark einbringen. Aber für jeden, der eine krumme Sache durchführt, kommt mal irgendein Moment, dass er nicht einkalkuliert hat und durch das er sich den Hals bricht. So, Uwe, jetzt haben wir alles beisammen. Wir können zum Großangriff antreten. Wenn wir jetzt alle Ausweise hintereinander unterbringen, dann haben wir in rund 3 Wochen unsere 500.000 beisammen. Herr Direktor? Ja, was gibt's denn, Schäfer? Entschuldigen Sie bitte. Ja? Ich wollte Ihnen nur etwas melden. Unter den Darlehensanträgen auf den 5-Mille-Kredit, die heute gestellt worden sind, befindet sich einer, der mit einem gefälschten Personalausweis gestellt worden sein muss. Wie kommen Sie denn darauf? Naja, eben wie ich die Anträge sortiere, da fällt mir ein, dass wir doch immer wie jede Bank von der Kripo diese Warnlisten kriegen, wo die Nummern von allen gestohlenen Personalausweisen aufgeführt sind. Ja und? Naja, da habe ich mal, eigentlich mehr so aus Langeweile. Aus Langeweile? Verzeihung, ich meinte, weil ich gerade einen Moment Zeit hatte. Da habe ich die Liste mit den Personalausweisnummern mit den eingegangenen Anträgen verglichen. Und da sehe ich, da ist ein Antrag auf Kredit mit einem Personalausweis gestellt worden, dessen Nummer in der Bankwarnung aufgeführt ist. Das ist ja sehr interessant. Sind Sie auch sicher? Aber wenn ich Ihnen sage, Herr Direktor... Ja, ist schon gut. Dann werden wir ja wohl die Kripo benachrichtigen müssen. Machen Sie das mal gleich. Ja, sofort, Herr Direktor. Ja, das ist gut, dass Sie uns das gleich anzeigen. Wie heißt der Antragsteller, beziehungsweise wie nennt er sich? Otto Räubler, Herr Kriminalbeamter. Räubler Otto, haben Sie schon eine weitere Kontrolle gemacht? Ich meine zum Beispiel beim Arbeitgeber nachgefragt. Wir wollten unter einem Vorwand bei dem Arbeitgeber, der ja die erforderliche Bescheinigung ausgestellt hat, dass der Räubler bei ihm beschäftigt ist und was er verdient, wir wollten, wie gesagt, bei ihm nach Räubler fragen, aber bei der Firma hat sich immer nur der Auftragsdienst gemeldet. Aha, ja. Na gut, ist ja im Augenblick noch nicht so wichtig. Ach bitte, machen Sie doch Folgendes. Schreiben Sie dem Mann, dass er sich den Kredit abholen kann und wir werden an dem fraglichen Tag zur Stelle sein. Na, da bin ich ja neugierig, ob der Mann auch kommt. Kollege, wir müssen ihn im Auge behalten und abwarten, bis er die Bank wieder verlässt. Die Festnahme muss dann auf der Straße erfolgen, nicht hier in der Bank selbst. Ich verstehe, Herr Frank. Räubler, Otto Räubler, Sie hatten mir geschrieben, dass mein Kredit da sein soll. Ah ja, Herr Räubler, ja. Wenn Sie bitte einen Moment Platz nehmen wollen, wir rufen Sie dann auf. Danke. Wenn wir dann rauskommen, wollen wir mal Acht geben, ob der Mann nicht vielleicht einen Komplizen hat, der auf ihn wartet. Ja, Herr Frank. Herr Räubler, bitte. Das ist er also. Ja, kommen Sie, Kollege, wir gehen schon immer raus und passen den Mann draußen ab. Wir könnten hier natürlich den Mann erst mal gehen lassen und sehen, ob er sich mit jemand trifft. Aber dazu ist mir einfach hier zu viel Betrieb. Der Mann könnte uns durch die Lappen gehen. Da kommt er. Herr Räubler. Was ist denn los? Kriminalpolizei. Machen Sie keine Schwierigkeiten. Sie sind vorläufig festgenommen wegen Verdachts des Betruges. Sie spinnen wohl ein bisschen, meine Herren, was? Betrug? Hier bei unserer Dienststelle zeigt sich, dass der Festgenommene zwei Ausweise besitzt. Einen auf den Namen Otto Räubler und einen weiteren auf seinen richtigen Namen. Neufeld behauptet, den Ausweis auf den Namen Räubler, obschon auch der sein Foto trägt, von einem Unbekannten bekommen zu haben, nur zum Zweck der Abholung der 5000 Mark, wofür er 10%, nämlich 500 Mark, bekommen sollte. Wissen Sie, Herr Neufeld, die Geschichte von dem großen Unbekannten, die ist so uralt, dass wir uns schon schämen, sie überhaupt mit anzuhören. Aber bitte, bitte, wenn Sie uns nichts weiter sagen wollen, wir kommen auch so weiter. Wir lassen Ihnen ein bisschen Zeit zum Nachdenken. Ja, Herr Kollege, wollen wir hoffen, dass die Wohnung noch stimmt, die in dem Personalausweis angegeben ist. Und da wollen wir uns dann mal ein bisschen umschauen. Ja, der Herr Neufeld, der wohnt noch hier. Mhm. Der hat das Apartment 34, das ist zweite Etage. Mhm. Das hat er von Herrn Turner übernommen. So vor 2 Monaten etwa. Turner, sagte ich? Ja. Uwe Horst, glaube ich. Schade. Wenn Sie 20 Minuten früher gekommen wären, dann hätten Sie ihn treffen können. Da hat er sich nämlich gerade ein paar Koffer holen gekommen. Aha. Ja. Ja, aber gewohnt, sagen Sie, hat hier nur noch der Herr Neufeld. Ja, und dann noch der Herr, waren Sie mal, mit so einem komischen, kurzen Namen, wie heißt er noch? Ach ja, Enz. Enz. Ja, der war oft bei den Neufeld zu Besuch, oft zu Besuch, so, auch manchmal nachts. Ah, na schön. Sagen Sie, wenn Sie jetzt mal mit raufkommen würden. Ja. Wir wollen uns nämlich das Appartement von Herrn Neufeld mal ein bisschen genauer ansehen. Ja. Da oben hatte ganz offensichtlich jemand in größter Eile aufgeräumt, also besser gesagt ausgeräumt. Vermutlich der Herr Uwe Horst Turner, von dem die Portiersfrau sprach und der da mit 2 Koffern verschwunden ist. Demnach dürfte der Turner von der Festnahme Neufelds wissen. Möglicherweise war er in der Nähe der Bank und hat beobachtet, wie wir den Neufeld mitgenommen haben. Ja, Turner hat auf der anderen Straßenseite gegenüber der Bank auf mich im Auto gewartet. Und was meinen Sie, hat er wohl in 2 Koffern aus Ihrem Appartement weggeschleppt? Das weiß ich. Dann müssen Sie ihn schon selber fahren. Oh, nun, Herr Neufeld, einiges haben wir in Ihrer Wohnung immerhin noch gefunden. Zum Beispiel einen Leitsordner, in dem fein säuberlich Durchschläge Ihrer Kreditanträge und sonstigen Belege abgeheftet sind. Nun, ich glaube, es ist an der Zeit, dass Sie den großen Unbekannten sterben lassen und sich zu Ihren Taten bekennen. Was hat denn der Herr Enz für eine Rolle in dieser ganzen Sache gespielt? Enz? Ja. Ach so, Herr Rudi Enz, ja. Ja. Fragen Sie ihn doch. Der Mann, Hennes Neufeld, verlässt sich offenbar darauf, dass wir die anderen beiden Männer so bald nicht fassen. Und da irrt er sich. Rudolf Enz, 34 Jahre alt, Aushilfskellner und Gelegenheitsarbeiter, den haben wir schon ein paar Stunden später. Ja, die sollten doch zu Neufeld gehen, nicht? Mhm. Der hatte das ja alles bei mir bestellt. Was der mit dem ganzen Zeug gemacht hat, das weiß ich nicht. Ja. Ich hatte insgesamt 30.000 Mark dafür in Aussicht. So viele Geld habe ich noch nie auf einem Berg gesehen. Da habe ich eben die Aufträge angenommen, nicht? In solchen Situationen kann man wahrhaftig nichts Gescheiteres tun, als einzuräumen, wie weitgehend man an einer Sache beteiligt war. Und dazu bekümmert sich schließlich auch Herr Neufeld. Aber der Mann Uwe Horst Turner bleibt verschwunden. Wir leiten eine Großfahndung über Presse und Fernsehen nach ihm ein. Ja, und daneben observieren wir natürlich auch in Frage kommende Lokale. Turner? Ach, Sie meinen Athlete. Ja, bei uns heißt der Uwe bloß Athlete. Ja, ich glaube, der wohnt doch bei die Rote Uschi. Die Rote Uschi ist eine in ihrem Straßenkarree bekannte und sehr gefragte Dame. Ja, und bei ihr stöbern wir tatsächlich den Uwe Horst Turner, 30 Jahre alt und von Beruf Kaufmann, auf. Und nicht nur ihn, auch die zwei fraglichen Koffer. In denen finden wir das sozusagen transportable Büro der beiden Betrüger. Schade. Hätten sie uns noch ein bisschen Zeit gelassen, hätten wir unsere 500.000 beisammen gehabt. Tja. Ja, wir hätten ja auch keinen geschädigt. Wir hätten immer die laufenden Rückzahlungsraten geleistet. Das haben wir mit den ersten auch jetzt schon gemacht. Ah. Glauben Sie wirklich, das hätten Sie auch weiterhin eingehalten? Insgesamt wären das schließlich pro Monat runde 6.000 Mark gewesen. Ja, und? Wir hatten vor, mit dem Kapital zu spekulieren. Das hätte uns weit mehr im Monat eingebracht. Na, eigentlich war doch das, was wir gemacht haben, bloß eine finanzielle Transaktion. Das ist wohl selbst für Kaufleute eine allzu freundliche Auslegung solch betrügerischer Manipulationen. Ja, aber möglich war das nur durch die großzügig unbürokratische Handhabung der Kreditgewährung für auswärtige Arbeitswillige in Berlin. Aber inzwischen sind die Sicherungen derart, dass diese beiden Herren hier keine erfolgreichen Nachahmer finden können. Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Sie hörten die 485. und die 486. Folge der RIAS-Reihe Es geschah in Berlin. Die von Werner Brink verfassten und am 28.07. bzw. 25.08.1971 gesendeten Hörspiele basieren auf realen Fällen aus den Akten der Berliner Kriminalpolizei.